ist die erste, du musst schon verzeihen. Aber meine letzte, die könntest du sein. Du hast den gewissen Zauber, der ins Blut geht wie der See, den geheimnisvollen Zauber, der die tollsten Wünsche weckt. Du bist nicht die Erste, du musst schon verzeihen, aber meine Letzte, die könntest du sein. Mit den anderen war doch mein Herz nie vermählt. Da bist du die Erste, die Erste, die zählt. Mit den anderen war doch mein Herz nie vermählt. Da bist du die Erste, die Erste, die zählt.